Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. I hope yesterday you had this beautiful experience of dwelling in his presence. Ich hoffe, ihr hattet gestern die schöne Erfahrung, in seiner Gegenwart zu wohnen. And kept pausing throughout the day. Und habt während des Tages innegehalten. Dwelling and enjoying his beautiful, beautiful presence. In seiner schönen, schönen Gegenwart verweilt und sie genossen. Let's continue. Lasst uns weitermachen. So that we should dwell in his presence, and now there is nothing between you and Father God. Damit ihr in seiner Gegenwart wohnen könnt und nun steht nichts mehr zwischen euch und Vater Gott. How all of us have to keep telling ourselves this truth. Wie sehr müssen wir alle uns diese Wahrheit doch immer wieder sagen? There is nothing. Es gibt nichts. Nothing between you and the Father. Nichts zwischen dir und dem Vater. Do you know? I'm gonna say something that I hope your heart can really grasp. Ich werde etwas sagen, was dein Herz hoffentlich ergreifen kann. If you sin, wenn du sündigst, and at that moment you think there's something between you and the Father, und in diesem Moment denkst, dass etwas zwischen dir und dem Vater steht, you honestly need to convince your heart of this powerful truth. Musst du wirklich dein Herz von dieser starken Wahrheit überzeugen. Now listen, never think that I consider sin a light thing. Hör zu. Glaube nicht, dass ich Sünde als etwas Belangloses betrachte. Think sin is evil, sin is destructive, and it'll mess up the purpose of God in your life. Sünde ist böse, zerstörerisch und macht die Bestimmung Gottes für dein Leben kaputt. You have to understand that. Das musst du verstehen. But you cannot live a life of sin consciousness. You have to live a life conscious of the new covenant. Aber du sollst kein Leben im Sündenbewusstsein führen, sondern im Bewusstsein des neuen Bundes. Let me say that again. Lass es mich wiederholen. Don't live a life of sin consciousness. Lebe nicht im Sündenbewusstsein. Live a life conscious of the new covenant. Lebe im Bewusstsein des neuen Bundes. Here's what it says. Hier heißt es, there is nothing between you and the Father. Dass nun nichts mehr zwischen dir und dem Vater steht. Nothing. Nichts. Between you and the Father, everything is perfectly in peace. Zwischen dir und dem Vater ist alles in vollkommenen Frieden. Do you know why? Weißt du warum? Because the way he sees you, not because the way you see yourself. Wegen dem, wie er dich sieht und nicht wegen dem, wie du dich selbst siehst. Do you know, a couple of years ago, I think it was a mentoring that I did, I'm not sure. Vor ein paar Jahren habe ich mal eine Art Mentoring gemacht, ich weiß nicht mehr, was genau es war. But I recorded a teaching about, you know, the different yous. Ich habe jedenfalls einige Lehren über die verschiedenen Du aufgenommen. The different yous, yeah, you. Es sind drei Du. Three you. The way you see yourself. Wie du dich selbst siehst. The way the other people see you. Wie andere dich sehen. And the way God sees you. Und wie Gott dich sieht. Depending which you accept as the real you, your life will be. Abhängig davon, welche der drei Du für dich akzeptierst, wird dein Leben entsprechend aussehen. So you look at yourself and say, oh, I know myself. My goodness, I will not be able to do that. Wenn du dich also anschaust und sagst, ah, ich kenne mich, das werde ich nicht schaffen. You're not supposed to see yourself the way you think you are. Du solltest dich nicht so sehen, wie du selbst denkst, dass du bist. Other people might have said to you your whole life, you will never achieve to anything. Who cares how others see me? Andere haben vielleicht gesagt, dass du es in deinem Leben zu nichts gebracht hast. Wen kümmert es, wie andere mich sehen? The question is, how does God see me? Die Frage ist, wie Gott mich sieht. Look at this. Schau dir das an. There is nothing between me and Father God because he sees me holy, flawless and restored. Nun steht nichts mehr zwischen mir und Vater Gott, denn er sieht mich als heilig, makellos und wiederhergestellt an. That's the real me. Das ist das wahre Ich. So what would happen if every one of us, was wäre, wenn jeder von uns could actually begin to really accept as the truth the way he sees us? Das als Wahrheit annehmen könnte, wie er uns sieht. If you would actually by faith say, wow, God, you see me that way? Wenn du wirklich im Glauben sagen würdest, wow, Gott, so siehst du mich? Then I will accept this as the truth. Dann nehme ich das als Wahrheit an. Holy, flawless and perfect. Heilig, makellos und perfekt. My friend, let me tell you something that is really, really important. Mein Freund, lass mich dir etwas wirklich, wirklich Wichtiges sagen. We are not going to act according to our our identity. Wir verhalten uns nicht gemäß unserer Identität. We actually won't. Das tun wir nicht. We are going to act according to our perceived identity. Wir handeln gemäß unserer wahrgenommenen Identität. Why is this so important? Warum ist das so wichtig? Because if you perceive yourself differently to God sees you, you're going to act exactly that way. Denn wenn du dich selbst anders wahrnimmst, als Gott dich sieht, wirst du dich auch anders verhalten. So this is why if God sees you holy, flawless, restored. Wenn Gott dich also als heilig, makellos und wiederhergestellt sieht, if you begin to accept this as the reality, because that's what it is. Und wenn du das als die Realität annimmst, denn das ist es, you're going to begin to act just like this. Dann wirst du dich auch demgemäß verhalten. People who see themselves holy will act holy. Menschen, die sich als heilig ansehen, werden auch heilig handeln. But people who try to be holy through their actions never will be. They will turn out into hypocrites and Pharisees. Aber Menschen, die versuchen, durch ihr Handeln heilig zu sein, werden nur zu Heuchlern und Pharisäern. Think about this. Überleg mal. People who always try to be holy through their actions put incredible pressure on other people to be holy too. Leute, die immer nur versuchen, durch ihr Verhalten heilig zu sein, setzen andere auch immer stark unter Druck, ebenfalls heilig zu sein. They have no mercy, no kindness. Sie haben keine Barmherzigkeit und keine Güte. Outwardly they're perfectly holy, but inwardly, we don't even know what's going on. Äußerlich sind sie perfekt heilig, aber innerlich wissen wir nicht einmal, was vor sich geht. But people who act holy because they see themselves holy because of what Jesus did. Aber Menschen, die heilig handeln, weil sie sich wegen dem, was Jesus tat, als heilig ansehen. They will act holy effortlessly. Verhalten sich mühelos heilig. Look at this. Schau mal. Not only holy and flawless, but restored. Nicht nur heilig und makellos, sondern auch wiederhergestellt. You know, when I was a kid, I was brought up in a very religious way. Als Kind wurde ich sehr religiös erzogen. And I'm not making any accusations, that's just how it was. Und ich meine das nicht anklagend, so war es einfach. You know, the church that I was part of was just very, very religious. Die Gemeinde, zu der ich gehörte, war einfach sehr, sehr religiös. They were wonderful in many ways, taught me beautiful things, but in the other way many religious. Sie waren in vielem ganz wunderbar und haben mir viel Gutes beigebracht, aber in vielem waren sie auch sehr religiös. So, I remember most of my childhood, I did so much to have God accept me. Den Großteil meiner Kindheit tat ich also sehr viel, um Gottes Annahme zu bekommen. The more I tried to be a good boy to be accepted by God, the worse it got. Je mehr ich versuchte, ein guter Junge zu sein, um von Gott angenommen zu werden, desto schlimmer wurde ich. You know, and suddenly I realized. Plötzlich merkte ich, that I am not restored because of anything I do, but because of what Jesus did on the cross. Dass ich nicht wiederhergestellt bin, weil ich tue, sondern wegen dem, was Jesus am Kreuz getan hat. That was such a change. Das war solch eine Veränderung. Now everything I do because I'm restored, not because I want to be restored. Jetzt tue ich alles, was ich mache, weil ich wiederhergestellt bin und nicht, um wiederhergestellt zu werden. It's a terrible, terrible way of life. Es ist eine furchtbare Art zu leben. If you never have assurance that between you and God everything is okay. Niemals die Gewissheit zu haben, dass zwischen dir und Gott alles okay ist. Because you have to work so hard and do so many things that you don't even do out of a heart of love. Denn du musst dich so anstrengen und so viel machen, was du gar nicht aus einem Herzen der Liebe heraus tust. So here's your homework for today. Deine Hausaufgabe für heute ist also. Throughout the day you keep saying Jesus. Thank you that I'm holy, flawless and restored. Thank you. Den ganzen Tag über zu sagen, Jesus, durch dich bin ich heilig, makellos und wiederhergestellt. Danke. And then you slowly think. Und dann denkst du langsam. I'm holy. Ich bin heilig. Wow, I'm flawless. Wow, ich bin makellos. And I'm restored. Und ich bin wiederhergestellt. And keep thanking him throughout the day. Und danke ihm den ganzen Tag hindurch. See you guys tomorrow. Bis morgen.